Am 1. April eröffnete Vattenfall feierlich einen Gemeinschaftsgarten vor dem Heizkraftwerk in der Köpenicker Straße in Berlin. Eine Gruppe von etwa 20 GartenaktivistInnen wollte das Bild der harmonischen Gartenarbeit nicht unkommentiert stehen lassen und hielten Schilder wie "Ey Vattenfall, Grünkohle gibt es nicht" in die für die Eröffnung bereitgestellten Kameras. Mit Schwämmen und Bürsten bewaffnet wurde der Gehsteig vor dem eingezäunten Garten grün gewaschen. "Aber Vattenfall will doch dasselbe wie ihr, Urban Gardening", stellt eine Besucherin erstaunt fest. Tja, was hat es nun damit auf sich? Ihr hört nun einen gebauten Beitrag, in der die verschiedenen Meinungen gegeneinander geschnitten sind. Vattenfall hat Moorburg gebaut vor ein paar Jahren gegen enormen Widerstand. Das ist ein extrem ineffizientes Kraftwerk, das wir heute nicht brauchen, das die Energiewende behindert, weil es einfach so ein schwerfälliges Kohlekraftwerk ist, was den Ausbau von regenerativer Energie blockiert und die Netze blockiert. Und jetzt hier einfach so einen Garten aufzumachen und so zu tun, dass Vattenfall ja so ein schöner, grüner Konzern ist, der was für die Gesellschaft tut, ist einfach nicht korrekt und das wollen wir einfach darstellen. Mich stört daran, dass es einfach so eine Greenwashing-Aktion ist, dass Vattenfall einfach wahnsinnige Profite einfährt und das alles kaschieren will, indem sie da ein paar tausend Euro in diesen Garten investieren und ein paar GärtnerInnen anstellen. Vattenfall betreibt hier Greenwashing, also das heißt, ein Unternehmen gibt sich einen grünen Anstrich. Ja, ich kann nur sagen, die Verwendung von atomarer Energie ist das größte Verbrechen an der Menschheit und an unserem Planeten. Und es ist einfach heuchlerisch, was hier läuft. Das sehen wir ehrlich gesagt ganz entspannt. Das hat nichts mit Greenwashing zu tun. Diesen Vorwurf zu Ende gedacht würde bedeuten, dass irgendein Unternehmen, sobald es irgendetwas anderes macht, dann macht es etwas aus völlig anderen Gründen. Und das ist Quatsch. Wir haben jetzt, das ist jetzt der zweite Garten. Wir erklären relativ deutlich, was das mit uns zu tun hat, was das mit Berlin zu tun hat. In Berlin ist ja das Problem, wie viele wissen, dass es eine große Konkurrenz um die Fläche gibt. Es soll gewohnt werden, es gibt Verkehr. Das Grün geht ein bisschen unter. Dafür engagieren wir uns. Damit retten wir nicht die Welt und nicht Berlin, aber wir sind Teil dieser Bewegung, die man Urban Gardening nennt. Das hat mit Greenwashing überhaupt gar nichts zu tun. Die Demonstranten, wenn die mit uns ins Gespräch kommen wollen, ganz wunderbar. Auf den Schildern sieht man was von Kohle und von Kohleausstieg. Wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, weiß man, dass Vattenfall in Berlin gerade zusammen mit dem Senat eine Machbarkeitsstudie macht, beziehungsweise wird es gerade organisiert. Das Ziel ist, bis 2030 aus der Kohleverfeuerung in Berlin auszusteigen. Sollte das gelingen und wir werden alles dafür tun, dann ist Berlin das erste Bundesland in der ganzen Bundesrepublik, was das macht. Und vor dem Hintergrund sehen wir auch die Demos da relativ gelassen. Also weder Greenwashing, noch müssen wir uns vorwerfen lassen, irgendwie nicht ambitioniert zu sein, was den Kohleausstieg angeht. Nun hat der Pressesprecher von Vattenfall gesagt, dass es keine Greenwashing-Aktion ist, sondern das hat damit gar nichts zu tun. Sie sind nur ihrer Aufgabe bewusst, aber das hat doch damit gar nichts zu tun. Was sagst du dazu? Na, bei einem Konzern, der die Bundesregierung auf Schadensersatz verklagt, weil die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, der dann zwei süße kleine Gärten in Berlin macht, würde ich sagen, das ist Greenwashing, wenn man damit probiert, irgendwie mit sozialer, ökologischer Verantwortung nach außen zu gehen. Also das ist einfach Greenwashing in der reinsten Form, mit nach außen gehen, von wegen wir sind ökologisch und überlegen uns, wir wollen für die Menschen handeln und dann irgendwie aber eigentlich probieren, auf ganz anderen Ebenen der Menschheit schlechter für Politik zu schaden. Hast du noch andere Beispiele, außer die momentanen Klage? Na, wie viele Jahre ist es her, dass sie Moorburg gebaut haben? Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie aktiv am Ausstieg beteiligt sind, sondern nach wie vor weiter mit schmutzigen Rohstoffen Energie machen. Von daher würde ich sagen, selbst der Normalbetrieb ist schon Skandal genug. Genau, Kohle ist da das eine Thema, was ich da gehört habe. Andere haben das Gartenmanifest, glaube ich, heißt es. Kennen Sie das und haben Sie dazu eine Position, falls Sie das kennen? Ich kenne das Gartenmanifest im Einzelnen nicht. Was wir schon mal hatten, ist, dass Teile von Urban Gardening-Bewegungen sagen, dass aus ihrem Verständnis heraus es nicht okay ist, dass Unternehmen sich am Urban Gardening beteiligen. Das kann man so und so sehen. Wir haben einige Kooperationspartner hier, die das offensichtlich anders sehen. Man kann, glaube ich, beim Urban Gardening und bei so vielen anderen gesellschaftlichen Initiativen nicht davon ausgehen, dass das alle immer alle gleich okay finden oder damit einverstanden sind. Das ist eben so. Aber auch da würde ich sagen, wer uns vorwirft, wir würden an einer Idee, die wir an die wir nicht beteiligt sein dürfen, trotzdem mitmachen, hat, glaube ich, diese Idee nicht verstanden. Die Urban Gardening-Idee oder ein Teil davon ist, dass man unter anderem gemeinschaftlich gärtnert, dass man Fläche, ich habe ja gerade diese Konkurrenzsituation angesprochen, dass man Fläche für solche Gärten zur Verfügung stellt und dass man über das Gärtnern gemeinsam etwas macht in der Stadt. Das ist also ein Stück Nachbarschaft. Und daran beteiligen wir uns. Mich persönlich stört daran, neben dem Greenwashing, was ich das viel schlimmere Problem an der Sache finde, an dieser Pflanzwas-Vattenfall-Kampagne, finde ich, persönlich als Gartenaktivist denke, dass es schwierig ist, wenn jeder einfach alles, wo irgendwie was wächst, als Gemeinschaftsgarten bezeichnet. Oder eben als Urban Gardening, was ja sozusagen der weit verbreitete Begriff hierzulande ist für Gärtnern, gemeinschaftlich Gärtnern in der Stadt. Genau, also ich finde, der entscheidende Unterschied ist, wenn ich mir diesen Garten anschaue, ist, dass er halt, das ist halt ein 100% wirklich extrem Top-Down-Garten. Also es ist halt, und das heißt jetzt nicht, dass alle anderen Gemeinschaftsgärten in Deutschland alle Bottom-Up sind und Grassroots und von unten, aber es ist doch schon einfach ein gekaufter Garten. Es ist halt einfach ein IKEA-Garten. Es sind halt Gärtner eingekauft, es sind Pflanzen eingekauft, es sind Hochbeete eingekauft. Es ist halt wie so ein Bausatz, wie so ein Lego-Garten, den man sich zusammenbaut. Und es ist halt 0,0 Initiative aus der Nachbarschaft, von irgendwelchen zivilgesellschaftlichen Organisationen, von irgendeinem Kiez-Treff, von irgendeiner Multikulti-Initiative. Nee, davon ist das ja nichts. Einfach nur eine Firma, die sich einen Garten kauft, zusammenkauft als Greenwashing-Tool. Ich denke halt, es gibt oder es gab einen über 2 Jahre langen Prozess, das Urban Gardening Manifest zu schreiben, wo wir genau versucht haben, in Worte zu fassen oder eine Definition oder sozusagen einen Rahmen zu skizzieren für das, was wir als urbane Gemeinschaftsgärten verstehen. Die Gemeinschaft der Menschen, die urbane Gemeinschaftsgärten in Deutschland machen, unterstützen, sich dem widmen. Und genau, dieses Manifest ist eben eine Antwort auf die Vereinnahmung und Kommerzialisierung urbaner Gemeinschaftsgärten oder Gemeinschaftsgärten des Urban Gardenings allgemein. Da ist ja Vattenfall, sind da nicht die einzigen. Das ist auch Adidas, Mercedes und Bio Company und Bionade und weiß nicht wer alles. All die vereinnahmt urbane Gärten für Greenwashing, um ihre Produkte zu verkaufen. Und genau als Antwort darauf haben wir dieses Urban Gardening Manifest geschrieben und haben 150 Gärten unterzeichnet, um dem etwas entgegenzusetzen. Das findet man online unter urbangardeningmanifest.de. Sehen Sie das Urban Gardening Projekt als Teil von einer Nachbarschaftsarbeit? Ja, das hier sehen wir als Teil von einer Nachbarschaftsarbeit. Also hier werden direkte Nachbarn, also beispielsweise die evangelische Schule, die hier um die Ecke ist, Gärtnern und Schulbeete haben. Wir haben die Nachbarn, die Sie hier in der Umgebung sehen, auch angesprochen. Die haben die Möglichkeit, da mitzumachen. Das machen wir bei dem anderen Garten auch. Insofern sehen wir uns als Teil der Nachbarschaft, ja. Hier ist ja jetzt ein Zaun drum. Wie wird das geregelt sein? Gibt es dann Öffnungszeiten oder ist es immer geöffnet? Wird das gesichert? Muss man sich da anmelden oder kommen die Leute aus der Nachbarschaft einfach her, wann sie wollen? Weil ja alle auch unterschiedliche Arbeitszeiten zum Beispiel haben. Wie ist das? Gibt es da einen Plan zu? Also da gibt es einen Plan, also nochmal kurz zu dem Zaun. Wir sind hier mitten in der Stadt. Dieser Garten ist umzäunt. Das ist gar nicht spektakulär, weil ganz viele Gärten umzäunt sind. Es wird von dieser Seite, also von dem Grundstück von innen einen Zugang geben. Es wird Öffnungszeiten geben und der Garten wird auch bewacht. Das hat aber nichts mit möglichem Misstrauen gegenüber Nachbarschaft zu tun, sondern einfach mit der Lage hier. Jeder Garten ist gut und das stimmt auch. Also ich denke, jeder Quadratmeter Erde, der nicht zu betoniert wird und wo Menschen gärtnern, ist prinzipiell erstmal gut. Aber dann muss man halt ein bisschen genauer hinschauen. Und auch bei Vattenfall finde ich, wenn man sich den Garten anschaut, zum Beispiel in der Grüner Straße, der schon letztes Jahr eröffnet hat, ich glaube halt, das wird ganz, ganz wenig angenommen, weil es ist sehr stark reglementiert. Es gibt halt sehr starke eine Benutzungsordnung. Also man wird erst mit so einem Regelkatalog erschlagen, wenn man da eingeht und halt irgendwie Öffnungszeiten. Die sind, glaube ich, auch nicht besonders arbeitnehmerfreundlich. Also der von ja, 12 bis 18 Uhr. Von 12 bis 18 Uhr, genau. Also sehr schwierig für jemanden, der irgendwie um 5 Feierabend macht. Der ist dann da um 5:30 und hat eine halbe Stunde. Genau, also das ist ja, das braucht wirklich sehr viel Fingerspitzengefühl, um so ein Community-Gemeinschaftsprojekt zu initiieren. Das weiß jeder, der sowas macht. Und sowas kann man halt nicht mit den 0815 Öffnungszeiten und Regeln und irgendwie, das kann man, da braucht es einen anderen, ja, einen Spirit, sag ich mal, dafür. Sag einfach die Frage nochmal. Sehr gerne. Gibt es hier ein bestimmtes Prozedere? Mir wurde ja gerade von Herrn, wie heißen Sie? Hannes Hönemann. Von Herrn Hönemann gesagt, dass hier alle mit dran sich beteiligen können. Und die Frage war, gibt es ein bestimmtes Prozedere, sich hier anzumelden? Wie sind die Öffnungszeiten oder gibt es auch, sich spontan dran zu beteiligen? Genau. Man kann also einfach vorbeikommen. Wir haben Öffnungszeiten und zwar sind das dienstags bis sonntags jeweils von 12 bis 18 Uhr. Da kann jeder einfach vorbeikommen und mitgärtnern. Man muss sich nicht anmelden, sondern kommt einfach vorbei und fragt hier bei unseren Gartenbetreuern nach, was gerade zu tun ist. Und dann zeigen die einem das und dann kann man losgärtnern. Es gibt also Gartenbetreuende. Wie viele sind das? Haben Sie da? Insgesamt muss ich jetzt lügen, das kann ich gar nicht sagen, aber pro Tag sind immer 1 bis 2 Leute auf jeden Fall mindestens dort, die dann quasi den Besuchern helfen und zeigen, was gerade zu tun ist. Die dann auch das Gartenmaterial austeilen, dass man einfach nur vorbeikommen muss und gar nichts mitbringen braucht. Also es ist halt die Frage, was man will. Also wenn man wirklich einen Gemeinschaftsgarten will, dann geht es halt wirklich darum, dass die Menschen, die dort wohnen, möglichst viel sich dort verwirklichen können, sich einbringen können, mitdiskutieren können. Und das ist ja nicht der Fall. Es wird ja alles vorgegeben. Das ist ja ein Konsummodell des Gärtnerns. Und da würde ich auch sagen, es gibt auch andere Gärten, die sind da, tendieren auch eher in diese Richtung, wo man auch so mal so Mitmachgärten, wo man irgendwie mitmachen kann oder Selbsterntegärten, wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene, sage ich mal, auch eher konsuminfizierte Modelle, sage ich jetzt mal. Aber es ist das natürlich ein sehr extremes Beispiel. Also es gibt ja praktisch, das ist ja wie eine Farce der Partizipation. Ich kann ja wirklich nur mitmachen und dann irgendwo eine Pflanze reinstecken. Aber wenn ich jetzt sage, ich will nicht, dass der Garten zu Vattenfall gehört oder ich will, dass ein anderer Name ist oder was auch immer, ich kann ja nicht was grundsätzlich in Frage stellen. Und das, denke ich, verhindert dann eine wirkliche Teilhabe der Bevölkerung, der Nachbarschaft. Aber ich werde mich auch was anderes belehren lassen, wenn dem so sein sollte.